Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pod zusammen aus Podcast Ufo Moderieren für euch. Folge 93, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Auch natürlich unsere lieben Hörer auf iTunes. Wir geben stramm. Wer ist hier auf Spotify? Wer ist von Spotify gekommen? Zeig mal kurz auf, bitte. Komm mal, wer kommt heute Abend auf Spotify? 30%, 30% ungefähr. Du? Oh, in welcher Playlist sind wir denn? Bisschen Crowdwork, mal ein bisschen von der Bühne runtergehen. Wie pflegst du deine Spotify-Playlists? Also bei mir gibt's aktuell, was ein bisschen blöd ist, weil ich seit Jahren alle Lieder, die ich gerne gerade höre, in aktuell packe. Ja. Mittlerweile sind da 400 Songs drin, die nicht mehr so aktuell sind, meistens. Ja, irgendwann habe ich mir überlegt, ich mache mir für jeden Monat eine neue Playlist. Was ich ein schlaues Prinzip finde. Empfehle ich jedem, den ich aber sehe. Aber dann denke ich mir, am Monatsanfang höre ich dann doch immer noch die vom letzten Monat, weil ich dann keine neuen drin habe. Und dann nehme ich doch immer wieder die Songs in die alte Playlist rein. Deshalb habe ich momentan, glaube ich, eine Playlist Juni, die ich immer noch höre, weil ich da immer dann neue Songs rein tue. Und das ist immer alles schrecklich. Ist auch scheiße, ist einfach. Aber es ist eine gute App, Spotify. Ja. Sehr gut. Wir gehen mit strammen Schritten auf die 100. Folge, auf die 100. Folge zu. Wenn ihr Ideen habt, dann wenn schreibt ihr denkt, sie. Dass wir da irgendwie nichts Besonderes machen oder eine normale, mittelmäßige Folge rausballern. Dann liegt die komplett richtig. Dann liegt die völlig richtig. Wir machen eine ganz normale Folge. Das ist eine Express-Folge. Ein bisschen kürzer als sonst. Wir haben tolle News zu verkünden. Florentin hat sich reingehangen. Ein Fan hat sich reingehangen, dessen Namen ich leider vergessen habe. Aber es existiert wieder eine Pufopedia! Die Pufopedia! Yes! Ist zurückgekehrt aus den Aschen der Vergessenheit, aus den Nullen und Einsen des Cyberspace. Und wie ein etwas verkümmerter Phönix aus der Asche ist wieder. Der Phönix ist nicht mehr so cool. Also bei Harry Potter ist er nachher immer prächtiger, genauso prächtig wie davor. Nee, sie ist nicht mehr ganz so cool. Es fehlen die Bilder zum Beispiel. Satz mit X, Phönix. Und ihr müsst, wenn ihr dieses Husten machen wollt, um einen schlechten Gag zu verdeutlichen, müsst es möglichst trocken sein. Mhm. Mach mal einen schlechten Gag. Satz mit X, Phönix. Ist nicht so lustig. Mhm. Wohingegen Ben? Satz mit X, Phönix. Mhm. Ist es lustiger? Trocken. Aber wie kriegt man seinen Hals trocken? Nee, es ist nur wichtig, dass ihr nicht tief, sondern möglichst wenig hoch, hustet. Ne? Ja. Möglichst hoch. Möglichst vorne im Mund. Genau. Weil es ist, und ich habe mir darüber nachgedacht, warum das lustiger ist. Weil es ist schon wesentlich lustiger. Und ich denke mir, weil man hört, dass der nicht husten musste, sondern nur hustet, weil er die Stimme die Stille übertönen will. Wenn jemand dann so oder so Babygeschrei, ist nicht so lustig. Wogegen, wenn jemand einfach nur. Ja, das Beste, ich bin die beste Reaktion auf den Gag ist Niesen. Das ist ja auch oft so, wir drehen ja manchmal Sketche und ich meine, wir präsentieren uns hier natürlich so als die mega krassen, coolen, souveränen Gag-Kanonen. Aber oft schreibt man auch Sachen und denkt sich so, ist das so lustig? Und dann dreht man den Sketch und dann schaut man den Sketch gemeinsam an und denkt man so, ist das so lustig? Hoffentlich finden die Leute es lustig. Und dann denkt man, okay, der Gag, der eine Gag in den 4 Sketchen, den ich geschrieben habe, und der Gag kommt und in die Pointe oder danach. Einfach. Wow, danke. Es ist besser als nichts. Ja, vor allem mittlerweile nehmen die Pitches auch so überhand. Mittlerweile nehmen wir so Requisiten zur Hand und so. Ja. Das wäre auch lustig. Macht man niemand. Aber worauf Stefan eigentlich hinaus wollte. Nee, was ich kurz noch sagen wollte. Ja. Ich habe heute überlegt, hat man schon mal irgendwie so Beyoncé oder so gesehen, wie sie dann während so eines Konzerts irgendwie so ein Körpergeräusch ihrem Weg stand, wie zum Beispiel zum Niesen? Wo ich stelle mir so vor, Single Ladies, oh! Entschuldigung. Oh, das Ding. Und einfach weiter singen, als wäre nichts gewesen. Ja. Das sind ja auch Menschen. Das vergisst man ja häufig. Ja. Aber die müssen ja auch manchmal husten oder gähnen oder so. Ich stelle mir vor, wenn sie einfach so eine energetische Single Ladies, oder auch so ein Gähnen dazwischen kommen. Ich habe letztens, ich schlafe ja kaum noch eigentlich. Ich schlafe immer weniger. Und ich habe wirklich so nachmittags, so früher nachmittags, 3 Uhr, mich mit jemandem unterhalten. Und es war ein recht ernstes Gespräch. So irgendwie bla bla bla, ernst. Und wir verlieren Jobs und müssen Leute gehen lassen. Und ich musste so gähnen. Ach, hier bei uns. Aber ich dachte mir einfach, ich kann jetzt nicht gähnen. So, das kommt so falsch rüber, weil es ist 3 Uhr nachmittags. Und ich habe echt alles versucht, dieses Gähnen zu unterdrücken. Und dann, es gibt diese Technik, dass man den Mund nicht öffnet beim Gähnen. Habe das so versucht. Aber das war dann eher so ein halbes verkrampft Übergehen. Verkrampft das Gesicht halt so. Verkrampft mega. Und ich habe mich fast übergeben. So. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Du wirst nicht betroffen sein. Du wirst deinen Job nicht verlieren. Ja, das ist auch so. Ja, und wir gucken natürlich, dass wir Stefan noch im Team behalten können, aber so, das ist einfach nicht die richtige Reaktion darauf. Das funktioniert einfach nicht. Aber es ist manchmal, ich verstehe auch gar nicht, warum man gähnen muss, wenn man was langweilig ist. So, woher ist das ein Klischee? Oder hast du wirklich schon mal Oder wird man automatisch müde, wenn man das... Ich habe Gähnen auch generell nicht so verstanden, weil Gähnen ist doch, wenn man Sauerstoff braucht, oder nicht? Genau, wenn der Körper zu... Aber Löwen gähnen ja auch, aber die entscheiden ja nicht, plötzlich nie mehr zu atmen oder sowas. Ich glaube, es ist einfach, wenn der Körper so weit runterfährt mit der Aktivität, dass man auch zu wenig atmet. Und dann irgendwann denkt so, oh shit, ey, jetzt haben wir es ein bisschen übertrieben gerade mit dem Runterfahren des Mechanismus, des Organismus. Jetzt müssen wir ein bisschen nachholen, dann gähnt man. Und dann fährt man wieder so langsam hoch, oder was? Und das ist auch so, wenn man müde wird, dann fährt der Körper schon so halb runter, aber dann, wenn man dann nochmal irgendwie ein Glas holt. Du meinst, das Gähnen ist das, wie beim Mac, das Bang-Geräusch, wenn man wieder hochfährt. Ja, so ein bisschen, ja. So kann man es ganz gut verdeutlichen. Hochfahrengeräusch. Worauf Stefan aber eigentlich hinaus wollte, ist, die Pufopedia ist back. Don't call it a comeback. Die Pufopedia ist weg. Mal gucken, wie lange es jetzt noch dauert, bis es von russischen Sexbots überlaufen wird. Aber sie ist wieder online. Bring sie nicht auf die Idee. Die russischen Sexbots. Pufopedia.info. Info. Da kamen ganz viele Daten und wir haben dem Daten geschickt und er hat uns Daten geschickt. Und dann kam so ein Hin und Her Datenaustausch und daraus entstand jetzt dieses neue Paket. Pufopedia.info ist jetzt aktiv und zwar hat unser MVP des Jahres eigentlich, Hörer des Jahres, Mike, hat es geschafft, die Pufopedia wieder ein bisschen auszugraben. Und die Sache ist jetzt die, es konnten einige Artikel gerettet werden, auch einige Bilder, könnt ihr mal kurz selber gucken auf pufopedia.info. Und das Problem ist, viele alte Textversatzstücke wurden gerettet, aber die konnten noch nicht sortiert werden. Deswegen gibt es auf der Seite, könnt ihr mal gucken. Oft fehlen Satzenden, das ist wie so ein Lückentext. Genau, ihr müsst, macht Spaß. Man muss Stefan wurde geboren in, ja, und dann müsst ihr einfügen. Da könnt ihr mal so ein bisschen Selbsttest. Da ist dann dieser Schulterzuck-Emoji. Wie viel wisst ihr über uns? Ja. Und das heißt, ihr könnt auf pufopedia.info unter alle Seitenanzeigen, gibt es auch so verschiedene Einträge, alte Texte. Wenn ihr mal irgendwie Bock habt und Freizeit habt und einfach mal sagt so, ach oh, schön, die Sonne geht gerade unter, ich sitze auf meinem Balkon mit meinem Laptop, schlürfen Latte-Chai und denken mir einfach, oh, jetzt habe ich ein bisschen was Gemeinnütziges zu tun. Schaut mal da vorbei bei alte Texte und da könnt ihr mal gucken, ob ihr da alte Satzfragmente noch oder Textfragmente zusammenfinden könnt und neue Artikel erstellt oder irgendwie das Ganze als gemeinschaftliches Projekt wieder aufzubauen. Ja. Und denkt dran, es ist ein Comedy-Projekt. Ihr könnt auch mal Folgen, die in der Zukunft liegen, könnt ihr mal einfach betexten. Es ist mal ein gucken, Gag. Was ja! da passiert. Ihr könnt auch über Karibus gerne was schreiben. Hm. Wir lieben Karibus, ihr liebt Karibus. Schreibt einfach mal ein bisschen, was euch in den Sinn kommt. Das kann eine große Gag-Sammlung sein. Finde ich ganz gut. Apropos Wikipedia. Ich habe mich ein bisschen auf Apropos Karibus gefreut. Ich auch, aber es ist leider nicht möglich. Ich wohne in der WG, ne, und ich bin ja der schlechteste Mitbewohner aller Zeiten. Das heißt auch, dass ich habe keinen Schlüssel zum Briefkasten zum Beispiel. Keine Ahnung. Das heißt, die Post leert immer jemand anders und dann die Post, die für mich ist, legt er dann immer zu mir vor die Tür. Das heißt. Vor die Tür. Aber wenn so ein neuer Mitbewohner eingeführt wird, so, sprecht auf gar keinen Fall mit Flur und ihn. Wenn ihr ihn ansprecht, lasst ihn zuerst sprechen. Genau. Guckt ihm nicht in die Augen und legt ihm die Post so vor die Tür. Ja. Und es ist dann so, das heißt, meine Mitbewohner kriegen so ein bisschen mit, was ich so für Post bekomme. In der Regel gar nichts. Aber ich denke mir so, was ist die coolste Post, die man bekommen kann? Der coolste, ja. Was steht? Stadt Köln ist cool. Einmal, na gut, aber Polizei. Polizei auf jeden Fall, aber das sind in der Regel Strafzettel oder zu schnell gefahren. Das ist dann eigentlich eher Dussel. Mord. Irgendwie so Erpresserbriefe sind cool. Ja. Liebesbriefe sind auf eine gewisse Art cool, wenn irgendwie so ein bisschen so Erotik noch mit drin ist, so ein BH oder sowas. Zeitschriftenabonnements sind cool. Richtig cool. Aber ich habe diese Woche den vielleicht coolsten Brief bekommen, den man bekommen kann. Und zwar haben meine Mitbewohner aus dem Briefkasten gefischt einen Brief von Wikipedia. Das ist ja geil. Das so. Ist wirklich cool, weil du einen Beitrag jetzt hast, oder was? Und jetzt ist die Frage. Aber warum haben die denn deine Adresse? Ja. Viele Fragen. Viele Fragen. Gerade. Und wo man sich denkt, so als Mitwohner, so, Moment mal, Wikipedia? Also ich meine, Wikipedia ist ja einerseits das Coolste, was es gibt, und das Dulligste, weil da kann jeder Trottel alles reinschreiben, was man will. Aber Wikipedia ist schon cool. Und denkst, mega cool. Brief von Wikipedia? Noch cooler wäre, glaube ich, IMDb. So, ich habe noch nie einen Brief von einer Website bekommen. Nee. Stell dir mal vor, du kriegst einen Brief von Google. Instagram. Wo du einfach denkst, so, Moment mal. Aber jetzt, was war denn da drin? Ja, jetzt überleg mal. Ja, also ich glaube, du hast einen Artikel und er wird, weil er nicht gebraucht wird, weil dich niemand kennt, wieder gelöscht. Und die wollten sich vorsorglich bei dir entschuldigen, falls das weil so bedanken unangenehm. Für die schöne Zeit, die wir hatten auf Wikipedia. Und ich dachte tatsächlich auch, okay, cool, ich habe anscheinend einen Wikipedia-Artikel und die wollen anscheinend verifizieren, so von wegen, hey, stimmt das? Wo ich mir aber auch dachte. Was sollen die verifizieren? Das war mein erstes. Gibt es sie? Ja, gibt es sie. Gibt es sie wirklich? Oder so, stimmt es, dass sie 1804 geboren wurden? Ich so, aber auch geil, dass sie so einen Brief an alle Florentin Wills bestimmt schreiben, ja, gerade. Haben sie wirklich vier Arme? Irgendjemand irgendwie, Death Warrior 66 hat das reingeschrieben. Stimmt das? Ich stelle mir vor, das ist wie so ein Multiple-Choice-Test, wo drin steht einfach so, wo du einfach ein paar Fragen über dich beantworten sollst. Ja. So, wie viele Eltern hast du wirklich? Genau. Sind deine Eltern wirklich Brüder? Sind deine Eltern wirklich zwei Männer? Ja. Und dann so ganz viele freie Zeilen für Trivia. So, schreiben Sie da mal was. Kreuz ein Bild Trivia von dir an. Genau. Wer sind Sie? Genau. Und da dachte ich mir, ah, okay, krass. Wusste ich gar nicht, dass Wikipedia sich so viel Mühe gibt, da irgendwie ihre Artikel zu verifizieren. Krass. Jetzt, ich glaube, wie die Story enden könnte. Du hast gespendet und es ist ein Dankeschön, dass du gespendet hast. Exakt das. Ehrlich jetzt? Ja, exakt das ist es. Exakt das war's. Exakt das war's. Ich habe 15 Euro an Wikipedia gespendet und sie haben mir so eine Bestätigung geschickt, dass ich es von der Steuer absetzen kann. Das war's. Und ich glaube, ich war selten so enttäuscht. Das ist mir an dem Tag, wo ich dachte, ach krass, Wikipedia, cool. Wie sieht denn so ein Brief von Wikipedia aus? Wie so eine Wikipedia-Seite, ha, lustig und nichts. Einfach nur so ein ganz maschinell abgefailtes Ding. Ach, mir scheiße. Aber vor meinen Mitbewohnern stehe ich immer noch als der da, der fucking Post von Wikipedia bekommen hat, was mega cool ist. Ja, ich kriege jetzt neuerdings immer Post von SOS Kinderdörfern, weil es gab ja damals diese Eisbacke. Hilfe! Hilf uns! Hilfe! SOS, das drückt so eine Notsituation aus, wo ich mir denke, so, hallo, euch gibt's seit 15 Jahren. Wie schlecht kann's euch gehen? Ein Treffen daran haben wir, holy shit, Kinderdörfer. Ja, genau. Wir haben massive Mayday, Mayday, Kinderdörfer. Ich krieg keine Luft mehr, Kinderdörfer. Sowas in der Art. Dafür will ich spenden, wo ich sag so, okay, die brauchen wirklich Shit Hilfe. Shit goes wrong. Ja, genau. Ja gut, also ich krieg Geld davon, ich krieg Briefe davon, weil ich damals gab es ja diese Ice Bucket Challenge und ich habe dann dieses Video von mir gemacht, habe aber nie was gespendet. Dann fiel mir das so ein, so, du bist ein ganz schönes Arschloch. Ey, wie, du hast ein Video, ach stimmt, aber nicht öffentlich, ne? Nee, nur an die Leute, die mich, nur ein paar Leute. Ich bin einer der Menschen, die ich excluded habe. Ich glaube, so ein paar Prominente, die ich immer in meinem Facebook teilen und hatte, die einfach nicht, die sie nicht sehen sollen. Ja. Und dann habe ich vor einem halben Jahr oder so dann gespendet, weil ich dachte, du hast nie gespendet. Das ist mir einfach so eingefallen. Und dann habe ich aber nicht an dieses ASMR gespendet, was auch immer das ein war. AOL aus Versehen. Nee, sondern an SOS Kinderdörfer. Und weil ich dachte, die haben es bestimmt nötig. Ich meine, die heißen schließlich SOS Kinderdörfer. Ja, ja. Und dann habe ich an die gespendet und jetzt kriege ich immer Briefe von denen. Die spammen einen richtig zu damit. Deswegen ist meine Botschaft an euch, long story short, spendet nicht SOS Kinderdörfer. Ey, das ist so dumm. Das ist doch das Letzte. Du spendest doch, um ein gutes Gewissen zu haben, um diese scheiß verhungernden Kinder von dir wegzudrücken. So, ja, hier habt ihr euer Geld, viel Spaß in Afrika, ciao. Ja. Das Letzte, was du willst, ist noch tiefer in den Charity-Projekt einbezogen zu werden. Ja, und das vor allem, genau das, du vor allem sollten die ja nicht mich erreichen, weil ich bin ja jemand, der potenziell spendet und es wäre noch mal tut. Ja. Die sollten doch lieber Leute erreichen, die noch nicht spenden. Ey, was die sagen müssten, ist so, pass mal auf, du spendest uns jetzt 100 Euro und du wirst in deinem gesamten Leben nie wieder irgendwas von SOS Kinderdörfern haben. Du kriegst so eine VR-Brille, wo unsere Logos gegen McDonald's ausgetauscht werden. Ja. Oder so lustige GIFs oder so von Katzen. Perfekt. Ja. Oder noch besser, du zahlst uns 1000 Euro und du kriegst nicht so von uns, sondern Amnesty International, holen wir dir auch aus deinem Briefkasten raus. Die fangen wir ab. Wir fangen vom Briefmann, fangen wir alle Briefe von Amnesty International ab. So, wir canceln auch noch andere Charities. Das finde ich gut. Finde ich geil. Das ist doch, die Leute bestrafen dich dafür, dass du spendest. Das ist doch genau das Falsche, ey. Das finde ich gut. Verstehen die. Wir müssen ganz kurz nochmal über ein Thema sprechen, was mich die Woche sehr beschäftigt hat. Und ich weiß, Florentin auch. Florentin, habt ihr vielleicht schon gemerkt, gerade in der Folge, hat seinen Humor verloren. Das stimmt. Er hat diese Woche, und weißt du, wir beide, seit Jahren versuchen wir, Comedy wieder salonfähig zu machen. Mhm. Wir versuchen, den Gag zu finden, wo er gerade uns anbietet und vor die Porne zu versenken. Wir hatten einen Komparsen da, ein pfiffiges Kerlchen, der für einen Sketch, wo es um ein Lieferunternehmen geht, in unseren Autorenraum kommt und sagt... Er hat ein Kostüm an, ne? In einem Kostüm. Genau. Der hat ein Kostüm an von einem Lieferanten. Richtig, hatte so ein bisschen Dreck im Gesicht, alles cool, Kostüm. Kam rein, hat gesagt, hat dir wer was bestellt? Und grinst uns an. Und tatsächlich haben alle so ein bisschen gelacht. Weiß nicht, der beste Gag, okay. Und Florentin sagt, nee, danke, ich habe schon gegessen. Und der Raum war still. Der nette junge Mann, der den Gag gemacht hat, wusste auch nicht, wie er reagieren sollte. Hat uns gesagt, ja, okay. Hat die Tür wieder zugemacht und ist gegangen. Und dann haben wir gesagt, Florentin, das war ein Scherz. und du bist aus allen Wolken gefallen. Völlig zu Recht. Und es tut mir bis heute weh. Es hat mir wehgetan in dem Moment. Es hat mich verletzt. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Das war furchtbar, der Moment. Was geht in dir vor? Das Problem ist, wir hatten Essen bestellt an dem Tag. Und das Essen war in so kleinen Boxen in der Küche. Und ich habe schon gesehen, nach dem Essen, eine Box ist noch übrig. Und ich dachte mir, okay, schiebe ich mir später nochmal schöne zweite Portion rein. Und dann kommt dieser Typ und fragt, hat jemand Essen bestellt? Und ich dachte, er bezieht sich auf dieses übrig gebliebene Essen, von wegen, braucht noch jemand was zu essen oder kann ich das essen? Weil ich wusste nicht, ob die Komparsen auch Essen bekommen oder nicht. Und deswegen dachte ich, und dann habe ich gesagt so, nee, ich habe schon meins gegessen. Und das war, ich bin vollkommen in die Gagfalle gelaufen, weil er wirklich so, hat jemand Essen bestellt? Und ich so, nee, danke, ich habe schon gegessen. Und der ist extra die Tür zu unserem Autorenbüro aufgemacht. Wo man merkt, der hat keinen Humor, ich gehe sofort. Ja. Ich bin sofort weg. Ciao. Vor allem, er hatte kein weiteres Anliegen, außer den Gag zu machen. Er hat nur die Tür aufgemacht, um den Gag zu machen. Und hat reingerufen und es kam nichts zurück. Und wirklich, die Tür ging zu und alle gucken mich eigentlich so, hä, Moment, und dann. Aber du willst auch Wein zusammengesagt, muss man dann sagen. Aber das fand ich lustig. Jemand, dem ich unterstellen würde, zu viele Gags zu machen, auch in Situationen, wo es nicht unbedingt angebracht ist. Jemand erzählt gerade, ich habe meine Mutter gestern verloren und Florentin macht den Gag. Die Fette oder was? Nein, das ist Florentin, weiß ich nicht, sorry. Nicht ist wirklich ein Gag. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ja. Und jemand, der zu viele Gags macht und dann in dem einen im Raum sitzt, wo jemand extra für den Gag reinkommt und du sagst, nee, ich habe schon gegessen. Der arme Mann, wie fühlt er sich denn jetzt? Vor allem, dann muss er die Tür wieder zumachen und dann muss er den ganzen Weg wieder zur Küche gehen, für den er den Gag dachte, okay, der Gag ist es wert, dass ich jetzt ein bisschen Zeit aufwende, zu dem Raum gehe, den Gag machen, wieder zurückkomme. Ja, also Komparsen sind ja ein merkwürdiger Schlag Menschen. Das sind welcher Komparse war es eigentlich mit dem einen Bein? Keine Ahnung, das ist aber auch, auch eine ganz merkwürdige Situation, dass wir irgendwann mal erfahren haben, dass das ist wie so ein Ratespiel. So, einer der letzten 100 Menschen, mit denen du heute Kontakt hattest, hatte nur ein Bein. Hatte welcher nur eine Augenbraue. Es? Welcher ist es? Und du so, Moment, was? Aber wer war es denn? Ich weiß es bis heute nicht genau, aber ich habe nur erfahren, dass einer der Komparsen, mit dem wir schon gedreht haben, nur ein Bein hatte. Und ihr könnt euch jetzt nochmal alle gute Arbeitssketche anschauen. Der und schauen, in dem, der kein Bein hatte, der keine Beine hatte. Nee, das stimmt nicht. Okay. Dem wurden die versteckt. Aber du, wir sagen dir nicht, wo deine Beine sind. Ach jetzt Leute, bitte kommt schon. Nein, sagen wir dir nicht. Komparsen sind merkwürdige Leute, die in der Regel oft den ganzen Tag alleine in der Küche rumsitzen. Ganz kurz, Mann. Sorry. Aber was ist das für ein Gag mit, ich hab deine Nase eigentlich? Sorry, aber müsste man nicht auch anders reagieren als Kind? Irgendwie so, what? Ja. Du hast meine Nase, ich glaub, so hat man das erste Mal auch reagiert. Wer war der erste Mensch, der diesen Gag gemacht hat? Und wie hat derjenige reagiert? Vor allem, stell mal vor, du bist irgendwie so eine Feier und dann machst du diesen Gag zum ersten Mal und da rumstehen Kumpels. Was denken die denn, was du da gerade machst für einen Gag? Ja. Das ist ein unüblicher Witz. Wer war die erste Person, die Geburtstag gefeiert hat? Hatten wir das schon mal? Na, der sich seinen Geburtstag gemerkt hat. Der war auch so ein, ganz kurz mal, Leute. Kann ich ganz kurz mal alle eure Aufmerksamkeit haben? Kommt mal kurz zusammen. Louis, kommt mal kurz zusammen. Lass mal den Säbelzahntiger ganz kurz hinten vor. Kommt mal alle her. So, folgendes. 16. Mai sagt euch jetzt wahrscheinlich nicht so viel, der heutige Tag. Aber ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnert, aber die Sonne stand schon mal genau so gerade am Himmel. Und zu dem Zeitpunkt wurde ich geboren. Okay. Was? Naja, ich meine, jetzt was geben oder? Ja, schon. Aber ich meine, ich habe gerade das Bedürfnis, dir was zu geben, irgendwie was du auspusten kannst oder so. Mhm. Möchtest du so ein Gebäck? Ja. Wollen wir dir den Seelzante hier da hinten schenken, einfach so? Happy und schon war's. Aber die kosmische Konstante, die Engel kamen vom Himmel herab. Happy Birthday. Singt man das eigentlich in wie vielen Kulturen singt man Happy Birthday? Mhm. Ist das bekannteste Song der Welt? Warner hat die Rechte an Happy Birthday, lustigerweise. Echt? Und deswegen sieht man das nie in Filmen. Achtet mal drauf, man sieht nie in Filmen jemanden Happy Birthday singen. Na, bestimmt. Nein, weil die Rechte unfassbar teuer sind. Das ist jetzt wieder so ein Amigo-Effekt oder so, dass man denkt, man hätte das ganz oft in Filmen. Nee, wie heißt der Effekt? Mandela-Effekt. Dass man denkt, man hätte das ganz oft gesehen. Amigo-Effekt. Der Freund-Effekt. Es gibt, man ist besser mit jemandem befreundet, als man denkt. Der Amigo-Effekt. Aber es gibt doch bestimmt zu sehen, wo Leute die Kerzen ausblasen, da wird nicht Happy Birthday. Ja, aber dann singen die vielleicht Hoch soll er leben. Hoch! Würdest du den Geburtstag feiern, wenn das nicht gesellschaftlich vorgegeben wäre? Auf gar keinen Fall. Oder? Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich hätte auch nicht mitgezählt, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich, ich hatte letztens auf einer Busfahrt richtiges Problem herauszufinden, welches Jahr wir haben. Ob 17 oder 18. Ich konnte es mir nicht sagen. Und ich dachte mir, Moment, wie alt bin ich denn? Bin ich 25? Ich hätte neulich auch mal eine. Also, ich war völlig verloren in Zeit und Raum. Falls ihr nochmal Bock habt, die Reisepass-Storyline weiterzuführen. Yes! Es ist wieder der Zeitpunkt. Ich brauchte dafür meine Geburtsurkunde. Und ich dachte mir, jetzt kommt endlich raus, ob das meine Eltern sind. So, ob das wirklich meine Eltern sind. Ich hätte meine Geburtsurkunde in der Hand. Und mir ist aufgefallen, ich habe wirklich geguckt, wann wurde ich geboren, wer sind meine Eltern? So, obwohl man keinen rationalen Grund hat, nachzugucken, ob das stimmt alles und ob wann du geboren bist. Man glaubt das ja einfach, man nimmt es als gegeben hin. Aber wenn man dann so ein Dokument sieht, wo das nochmal beglaubigt ist, hilft das einem schon. Wenn du jetzt heute erfahren würdest, deine Eltern wären nicht deine echten Eltern und man würde sagen, hier, die beiden sind die echten Eltern. Meinst du, du hättest noch Kontakt weiterhin mit deinen alten Eltern? Ich würde sofort zu meinen neuen Eltern gehen. Einfach, weil ich die Abwechslung cool finde. So ein Tapetenwechsel einfach mal. So, okay, mein Vater ist jetzt schwarz. Yeah, geil. Wie cool ist das denn? Ist er Rapper? Yay. Aber würde man sich trotzdem ab und zu noch treffen und sagen so, das war schon eine merkwürdige Nummer, die ihr für 25 Jahre durchgezogen habt, aber trotzdem, schöne Urlaub war es schon. So. Schon komisch eigentlich. Ich will auch nicht wissen, wie viele dieser Stories es gibt, dass man einfach Kinder verwechselt hat. Das ist, glaube ich, schon relativ häufig der Fall, dass man einfach... Das kann ich mir aber nicht vorstellen, so. Weil man das Band bekommt direkt, meinst du? Das war nicht der Grund, warum du das nicht vorstellen kannst, ne? Du immer mit deinem Band, ey. Jeden zweiten Tag über sein neues... Band bekommt. Weißt du, du hast echt das wie die weirdesten Hobbys der Welt. Du baust AT-STs aus Lego und überlegst dir neue Systeme, wie man Kinder auseinanderhalten kann. Und immer bei Brainstormings, ja, ich habe eine Idee zum Thema Kinder... Nee, ich meine jetzt eher so Sketche, Stefan. So. Ja, aber wenn du das Band direkt nach der Geburt anbringst, ja, ist nicht unser... Können wir jetzt nichts... Nee, aber Orange für Mädchen und Blaue für Jungs. Wenn man das sich... Stefan, wie gesagt, wir kommen hier nicht weiter einfach. Wir machen noch Mittagspause gerade. Kannst du ganz kurz die Fresse halten einfach. So läuft ungefähr jedes. Ganz kurzer Kommentar, den wir bekommen haben von Gnomi, möchte ich kurz vorlesen, weil ich fand es ein bisschen creepy. Und zwar hat er geschrieben. Niemand hat wissen, was jemals so gesagt. Oh, und ich fand es ein bisschen creepy. Und der hat geschrieben, Gnomi schreibt, was Florentin da als Gag raushaut bezüglich der Realitätslags. Hast du nicht manchmal das Gefühl, wenn du Häuserfassaden siehst, du denkst, dahinter ist doch nichts, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Seit längerem wird schon die Frage diskutiert, ob unsere Realität nicht etwa das Ergebnis einer Computersimulation ist. Und in diesem Fall würde, wie in einem Computerspiel, nicht die ganze Zeit alles berechnet werden, sondern nur die Teile der Welt, die gerade angeschaut werden. Hier ein Paper, in dem beschrieben wird, wie darüber die Simulationshypothese theoretisch überprüft werden könnte. Ich habe den nicht gelesen, aber es klingt interessant. Ja, schaut mal in die Kommentare zur letzten Folge. Natürlich liest du diesen einen Gnomi. Dann liest du diesen einen Kommentar vor, wo jemand sagt, oh, diese Story, diesen Gag, den Florentin da nebenbei raus, es ist ein Genie. Ich bin ein bisschen neidisch auf deine Reisepass-Storyline, da muss ich ganz ehrlich sein. Und deswegen will ich meine eigene Storyline haben. Ich will meine Realitätshypothese Storyline. Das ist doch schon eine ewig alte, uralte Theorie, dass wir in einer Computersimulation leben. Und die oft sagen Leute, können wir nicht, weil wir leben in einer Unendlichkeit. Das Universum ist unendlich groß. Ja, aber woher wissen wir das denn? Und Computerprogramme können keine Unendlichkeit herstellen. Wenn das so wäre, gäbe es eine Endlichkeit, was auch spannend wäre. Ja, aber gut, du kannst ja auch ein Computerspiel bauen, das potenziell unendlich ist. Du kannst ja einfach sagen, so, je weiter die Figur Richtung Osten läuft, desto mehr generierst du da einfach wieder Häuser und Bäume und Flüsse und machst halt dadurch Zufallsalgorithmen, baust du immer eine neue Map auf. So. Und dann kannst du auch unendlich lange Lauf gehen, bis halt dein Prozessor irgendwann aufgibt und der Festplatte voll ist. Glaubst du manchmal, dass ich der einzige Mensch bin, der existiert und alle anderen wurden mir geschickt, um mir so eine Heldenreise. Mhm. Und aber ich bin selber nur der Sidekick in meiner eigenen Heldenreise. So, und dann Leute, das ist ja die Frage, da gibt es ja die philosophische Theorie, aber dann denkt man sich mal, ja, aber warum läuft es dann so scheiße? So, wenn ich der Einzige bin, warum bin ich denn nicht cooler? Also, wenn ich der Held in meiner eigenen Welt bin, warum ist es dann so lame? Ja, das sagt mir jetzt wie jemand, der nicht echt ist, lustigerweise. Ach so. Also ich habe ja das Gefühl, dass es bergauf geht. Deswegen, also vielleicht ist ja, also nach Aristoteles müsste am Ende erstmal so die Alpaka über den Hof. Es tut mir leid. Ich bin, mein ADHS wird gerade extrem befeuert. Einfach, man ist in diesem Raum, es passiert nicht viel. Wir haben uns zurückgezogen in so einen weißen, in so eine weiße Hohlkehle. Es passiert nicht viel, aber dann läuft plötzlich ein von Alpaka am Fenster vorbei. Also die sind so kuschelig, diese Alpakas. Das ist unfassbar. Die haben so große Augen, aber die wollen leider nicht angefasst werden. Naja, am Hals schon. Ich habe die am Hals ein bisschen geknuddelt. Ja, das Ding ist, wenn es so Tiere gäbe, die dann noch knuddeln wollen, die noch so touchy sind und einmal ankommen, das wären, glaube ich, die werden sofort zum Tode verurteilt einfach. Ja, vor allem die Situation war, diese Alpakas für den Dreh, werden die Alpakas verwendet. Und da kamen diese Alpaka-Bauern oder diese Alpaka-Besitzer oder Dompteure oder was auch immer. Kommen wir mal an, ganz merkwürdiger Schlag von Menschen. Liebe Grüße an der Stelle mal. Liebe Grüße an die Frau, die direkt vor unserem Fenster steht. Und die kamen an mit so einem Lieferwagen und da waren zwei Alpakas drin, die so in so Mini-Gehegen in diesem Auto waren. Und dann wurden die rausgenommen und dann wurde ein Alpaka rausgenommen und dann in dem Moment, in dem das eine Alpaka das Auto verlassen hatte, das andere Alpaka so und dann meinte die Besitzerin so, ah ja, Alpaka sind Herdentiere, die mögen das nicht alleine zu sein. Wo ich mir denke so, wie hast du das denn jetzt interpretiert? Das kann auch genau sein, dass der rausgeht und so, endlich ist der weg, der Arsch, hau ab und du so, ja, das sind Herdentiere, die bring mögen nicht alleine. Bring mir ein Bier mit! Ja, genau, und dann werden die völlig falsch verstanden so. Vielleicht ist das die schlimmste Vorstellung für mich, dass Tiere immer missverstanden werden und so keine Ahnung, so Schweine, eigentlich ganz anders behandelt werden wollen, aber man denkt immer, ah ja, Kühe wollen auf die Weide, Kühe wollen das, weil die springen so lustig rum, wenn man die auf die Kühe kommt, aber die sagen, vielleicht haben die Todesqualen. Kühe lieben es, geschlachtet zu werden. Ja, die lieben es. Die können sich so nichts Besseres vorstellen, als den Gedanken daran zu sterben. Double Steakhouse im King-Menü. Und bitte melk mich nicht mit der Hand. Nein, mit diesen Draht-Reißzwecken Automaten. Ich mag dieses kalte Gefühl an meinem Euter. So. Saug mich aus, saug mich leer, Maschine. Ja, klar. Ey, manchmal denke ich mir, fuck, Mann, würde ich gerne auch Milch produzieren können. Ja. Also, wie ich hätte mir so eine Vorrichtung, so ein Strohhalm hätte ich mir dahin gebaut. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Frau, die laktiert, nicht auch mal sich schön eingibt. So nebenbei im Bus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht passiert. Oder? Also, wie ist das denn so? Kann man die auch dann steif schlagen, die Milch? Klar, ist ja nur Milch, oder? Ist ja nur normale Milch. Kann man damit ja, ich glaube schon. Also ich glaube, du hast schon mal Rührei gegessen, wo das keine Milch war, wo du jetzt glaubst, ha, die ist vom Tier. Wie geil das ist, so seinen eigenen Snack dabei zu haben. Vor allem, das ist ja nicht so wie Spucke, sage ich mal so. Aber machen Mütter ihren Kindern Rührei dann mit Muttermilch? In Rührei ist, wo ist denn Milch in überhaupt? Ich mache immer Milch in Rührei. In Rührei? Klar. Echt? So ein Spritzer. Striezen. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe immer nur Mineralwasser in Rührei gehört, damit so ein bisschen, fluffy ist. Was? Damit die Kohlsäure so ein bisschen. Bin ich kurz außer mich. Mit so ein bisschen Fluffigkeit ausmacht. Das ist lächerlich. Du führst ein lächerliches Leben. Du, das ist das Einzige, was ich aus dem Physikunterricht mitgenommen habe. Das ist unser Physiklehrer. Fluffy, das ist ein bisschen was Fluffiges. Dass der Physiklehrer so mal nebenbei, um die Gruppe so ein bisschen aufzulockern, gesagt hat: Übrigens, der perfekte Pfannkuchen, kleiner Schuss Mineralwasser. Damit der so lockerer wird. Ich stelle mir gerade vor, und das habe ich, also Heisenbergs so Unschärferelation habe ich alles vergessen. Die Strom funktioniert, alles vergessen, aber das habe ich mir gemerkt. Ich finde es so geil, wenn plötzlich im Kapitel 5 im Physikbuch plötzlich ist, dass wir in der Computersimulation leben. Ja. Und dann macht man mit Kapitel 6 weiter, als gäbe es diese Theorie nicht. Ja. Und alle kurz, Moment, was wir letzte Woche da besprochen haben. Genau, oder so, man liest es und dann blättert man wieder zurück und Moment mal, da stand doch gerade die Theorie. Das ist nämlich der Punkt. Wenn wir in der Computersimulation leben würden, würde die nicht automatisch jede Bestrebungen unterdrücken, dass die Subjekte rausfinden, dass sie in der Computersimulation leben? Ja, das ist genau das Ziel. Es ist das Westworld-Ziel, dass die verstehen. Das ist eine eigene Intelligenz. Ja, oder sind wir gerade das Resultat dessen? Sind wir die Mutation, die aus dem Computerspiel heraus entstanden ist? Oder überleg mal, hey, das ist nämlich, Elon Musk hat es mal so beschrieben, glaube ich jetzt einfach, irgendeinen Prominenten gerade. Aber guck mal, GTA früher, wie sah früher GTA aus? Das ist als Spiel identifiziert. Mittlerweile wird es immer besser. Mittlerweile ist es schon, kannst du schon Open-World-Städte einfach bereisen und Dinge machen und Missionen machen und es sieht schon mega echt aus und es sieht fast fotorealistisch aus. Jetzt spring mal nicht nur 200, 300, sondern 1000 Jahre in die Zukunft, wie ein Spiel aussieht und wie Leute reagieren können mit Artificial Intelligence. Was ist dann noch möglich? Und natürlich ist davon, wenn man das mal weiterführt in Richtung unendlich, ist dann natürlich irgendwann eine Simulation, wo Leben entsteht und miteinander spielt und so. Also vielleicht sind wir gerade nur so NSCs in einem Computerspiel von irgendeinem... Aber was schon lange gerade mutiert von Trump, ist. Von Donald Trump vielleicht. Ja, das glaube ich nicht. Der gerade irgendwie sein Missionsziel erfüllt hat, Achievement Unlocked. Nein. Oder wir sind halt, wir sind nur so künstliche Intelligenzen, die halt an so einer Welt immer besser werden sollten. Und sobald wir die Welt durchgespielt haben, sobald wir festgestellt haben, dass wir in der Matrix sind, kommen wir aus der virtuellen Realität raus und kommen in die nächste, sodass wir immer besser werden. Wie so Bakterien, die unter immer widrigeren Umständen leben müssen, um dann immer stärker zu werden. Stell dir mal vor, wir wachen irgendwann auf, weil wir das durchgespielt haben und dann werden wir wieder an so einen Schreibtisch gesetzt, wo wir gute Arbeit machen müssen. Sowas. Irgendwie sowas, dass wir wieder irgendwie von vorne anfangen müssen. Das wäre auch anstrengend, oder? Ja, dieses Computersimulationsding ist immer so ein bisschen schwierig, weil man weiß ja nicht, welche Möglichkeiten der Programmierer hat. Ob der jetzt einfach sagen kann, okay, stopp, zwei Wochen zurückspielen und noch meiner Zeit zurückspielen. Physikalische Gesetze. Ja, aber du kannst in GTA, kann auch der Entwickler einfach sagen, stopp, letzter Spielstand nochmal reloaden und dann geht's nochmal weiter. Ja, ohne, aber dass du kannst Figuren davon ausgehen, im Spiel das wissen. Ja, aber du kannst davon ausgehen, dass, dass gewisse Gesetzmäßigkeiten dabei genau immer bleiben, dass man sich, dass auch der Programmierer sich an die Gesetzmäßigkeiten der Natur halten muss, weil die nach seinem Ebenbild erschaffen wurden. Die physikalischen Gesetze in GTA sind ja auch ähnlich zu unseren. Das, also man kann, ich glaube, da habe ich mal sowas gelesen, aber das wird auch kompletter Bullshit und ich schiebe mir einfach weiter mein Duplo rein ja. Und entschuldige mich kurz. Für alle, die sich weiter dafür interessieren, schaut mal den Kommentar von Gnomi an, danke. Hm. Wir lesen die Kommentare, ne? So ist es nicht? Ich lese die alle. Nulli. Hm. Mir ist mir aufgefallen, neulich. Hm. Du kennst ja die Szene aus Harry Potter mit Ollivander. Ja. So. Er sagt ja, Zauberstab. Die Zauberstäbe suchen euch aus. Mhm. Müssen die dir dann bezahlen? Weil, was ein Scheißladen. Stell dir mal vor, du bist beim Lidl, aber die Avocados suchen sich die Besitzer aus. Und dann ist es einfach scheiße. Oder du meinst, du bist schlecht dran, weil du so einen teuren kriegst? Oder kosten die alle gleich viel? So von wegen so, ja geil, mich hat jetzt der ausgesucht mit dem Goldkern. Wow. Platinkern für 16.000 Euro, geil. Kann ich nicht den mit der Eulenfeder haben für 40 Cent? Ja, das ist ein Problem. Wie viele Leute, die er schon in den Bankrott getrieben hat, Ollivander? Einfach so, upsala, oh, der eine Milliarde noch Dollar. Eine Hypothek, sorry, Frau Granger. Ich kann nichts dafür, weil die Zaubertür besucht. Ich dachte aber eher, warum müssen die das bezahlen? Also warum müssen die das überhaupt bezahlen? Und müssen sich Ollivander die ganze Zeit einfach draufzahlen, weil er leider einen Laden hat, wo die Gegenstände sich die Kunden aussuchen. Ja, vor allem der baut die ja selber, ne? Also, weiß ich nicht. Also, da ist dann so ein Phönixfeder ist dann in einem drin und so. Und meinst du, das ist so wie so ein McDonalds-Mitarbeiter, dass man auch mal so in einen so rein ja, oder lunzt und dann so, was ist denn in dem drin? Ja, dann wie so Subway. Der hat dich ausgesucht. Oder man kann sich das zusammenstellen, wie so Subway. Kann auch sein. Harry Potter ist eh ein komisches Universum, oder? Weil überleg mal, die können, warum haben die keine Handys? Weil die könnten noch schneller kommunizieren als mit Eulen. So, ja. Das ist doch auch strange alles. Das ist alles mega strange. Und wie uncool wäre die ganze Geschichte gewesen, wenn alle die ganze Zeit miteinander Waffen vernetzt so. Wären. Ja. So Waffen, warum schalten die sich? Okay, vielen Dank für den Zauberspaß, hier kommt das Militär und greift einfach Voldemort an. Ja, Harry konnte doch nur Voldemort dann besiegen, weil die den gleichen Zauberstab hatten. Das war ja ein Problem. Und dann mussten die irgendwie wechseln. Und dann konnte der ihn umbringen. Warum nicht einfach so eine schöne Knarre? Einfach schön kurz so ein Snipergewehr. Pff, auf Voldemort, Voldemort ist dead. Ja. Weiß ich nicht. Prämissen. Ich weiß es nicht. Ja. Wie lange hast du Zeit eigentlich? Muss jetzt nicht gehen. Mehr lange. Fünf Minuten vielleicht noch. Okay. Nochmal einen Gag. Komm, wir machen noch einen Gag. Ich hab, hast du noch nicht gesehen, ich habe eine Bomberjacke jetzt, ne? Und ich komme mir vor wie so eine Sitcom-Episode, weil ich steigere mich so rein und ich bin einfach ein anderer Mensch mit dieser Bomberjacke. Mhm. Und ich komme mir auch so vor, als ob mich andere anders wahrnehmen damit. Weil ich habe jetzt so eine Original-Bombersjacke und ich bin da so stolz drauf, dass ich diese Jacke besitze jetzt. Weil das ist auch so eine, von der Air Force, hat die so eine Seriennummer und sowas. Das ist eine Original-Bomberjacke. Ich glaube, dass du einfach langsam anfängst. Das ist so cool. Ich glaube, dass du einfach langsam anfängst, Seinfeld-Episoden nachzuspielen. Ja, ohne Scheiß. Unbewusst. Aber das dachte ich mir auch. Es gibt nämlich diese Seinfeld-Episode, wo er diese Jacke hat. Ja. Und dann geht die aber kaputt durch den Regen. Aber er ist auch bis dahin einfach ein anderer Mensch. Ja, genau. Und genauso komme ich mir vor. Mittlerweile sind meine Probleme auch so Sitcom-Probleme. Ja. So einfach zu lösende. Weil ich glaube, Leute. Ja, und vor allem, und dann versuchst du nochmal, ja, Moment mal, wie ging es denn dann weiter in der Folge? Und dann findest du raus, dass die Folge nie existiert hat. Oh, und dann so, und dann wow. Ich eigentlich in einer Sitcom lebe und nicht in einer Computersimulation. Ja. Aber das ist schon strange. Also vor allem, weil Leute in der Sitcom, sind die glücklicher oder unglücklicher als wir? Weil die haben, theoretisch haben die keine Probleme. Die haben nur so Sitcom-Probleme. So, ja, die haben, so ein Problem, die haben Probleme, die in mindestens 23 Minuten wieder gelöst werden. Eben, genau. Die haben keine Probleme. Also wenn man überlegt, wenn man am Anfang eine Sitcom mal anhält, auf Stopp drückt und dann überlegt, wie könnte er das jetzt lösen, liegt es immer auf der Hand. Und meistens ist das auch das Ergebnis dann am Ende der Folge. Aber das ist so spannend. Haben die angenommen, dass man würde so leben? Und wenn man dann wäre man dann trauriger, weil plötzlich jedes Problem zum krassesten Problem wird? Oder wäre man glücklicher, weil man eigentlich keine krassen Probleme hat? Hm. Also wie kann man sich Sitcom-Charaktere vorstellen? Ich glaube, die sind schon sehr lustig. Allein, weil wenn bei mir über jeden Gag jemand lachen würde. Lachen die ja nicht. Naja, aber Studiolacher oder sowas oder Klatschen, wenn man auftritt, ich glaube, das hat schon einen positiven Effekt auf deine Psyche. Dass du dir denkst so, ganz schön wenig Leute auf dieser Straße hier. Komisch. Warum läuft niemand über diese Straße hier? Und warum dieses Publikum? Merkwürdig. Aber ich glaube, es ist auch anstrengend. Ich war vor, der guckt beim Masturbieren plötzlich so ein Publikum dazu einfach. Ja, dann lachen die nicht. So wie bei Truman Show, ne? Das finde ich die coolste Szene, wo der dann ausbrechen will aus der Welt und dann kommt so ein Stau, entsteht dann plötzlich. Dann sagt er, okay, wir brauchen jetzt einen Stau und dann kommt der Stau und dann kann ich nicht weiterfahren. So. Hm. So können so eine Computerrealität funktionieren. Dass immer wenn du dran kommst, weil zum Beispiel ich habe jetzt nicht auf diesen Link geklickt von Gnomi. Vielleicht also existiert die Inhaltwelt noch gar nicht. Vielleicht, oder halt keiner einer Programmierer, der mir zugewiesen ist, hat jetzt gesagt so, ah, ding, die Wäsche ist fertig. Und dann, ah, okay, dann vergesse ich den Link und dann. Aber hätte ich auf den Link geklickt, hätte ich vielleicht rausfinden können, was damit. Vielleicht ist dieses Paper nicht lesbar. Vielleicht sind Staus einfach nur. Probiert mal, ob ihr zu Hause den Link öffnen könnt. Schaut mal, ob ihr es schafft, den Link zu klicken. Bitte verschwindet nicht, werdet nicht aufgeweckt oder so. Ja, wir brauchen jeden Hörer. Wirklich. Und jede Spende. Patreon.com. Oder PayPal. Aber es wäre cool halt einfach. Nee, PayPal nicht, ey. Wir haben kein PayPal, sorry. Ja, ist ein ganz schwieriges Thema gerade. Aber ich finde, jeder Stau, finde ich dann schon eine coolere Vorstellung von Stau, wenn der einfach nur den Weg verhindert, weil gerade die Landschaft noch nicht geladen ist. Ja, es würde auch die Verkehrsdurchsagen ein bisschen interessanter machen. So. Auf der 8 versucht schon wieder jemand aus der Show auszubrechen. Ja. Bitte haben Sie Geduld dafür, die Einsatzkräfte sind auf der A83 ist man wieder auf die Idee gekommen, dass wir in einer Simulation leben. Oh Mann, Sie lernen auch nicht dazu. Wir haben Stau. Schönes Wochenende, bedanken Sie sich bei Subjekt Nummer A844-61461. Und jetzt kommt der Song, den Sie alle so lieben, 011110001111 vom Lieblingsinterpreten 011111. Denn tue jeden Tag dasselbe und denke nicht nach, was morgen ist. Mein Leben ist perfekt, ich stelle keine Fragen. Je tiefer meine Fragen, desto größere Probleme, also lasse ich's lieber sein und dann bin ich doch glücklich. Oder man macht so einen Podcast, in dem die Leute darüber reden, wie sinnlos es ist, sich über solche Computersimulationen wahr zu werden. Damit die Leute denken so, ah, okay, haha, lustig, das ist alles nur ein Witz. Aber damit sie gar nicht ernsthaft auf die Idee kommen. Was für eine geile Simulation, wenn diese Simulation sowas wie Family Guy erschafft. Das dann haben geil, wir schon eine coole Simulation. Ja. Und deswegen will ich auch lieber das gucken, einfach Fernsehen gucken, als mir darüber Gedanken zu machen, ob ich möglicherweise der Einzige bin, der existiert oder in einer Simulation lebe. Ja, vor allem selbst wenn man das rausfinden würde, wüsste man ja nicht, ob das auch wieder eine Simulation ist. Man kann ja schon in der 12. Unterstufe der Simulation sein, weil irgendwann fangen so Bakterien auch an, Häuser zu bauen und so Ritterturniere zu veranstalten. Und wir können auch nicht mit. So, ja gut, das geht jetzt wieder von vorne los. Oder wir leben sogar in der Simulation einer Simulation einer Simulation. Weil wenn es was möglich ist, dann leben wir wahrscheinlich in der n-fachten Simulation. Ja. Aber das finde ich interessant, sobald es möglich ist, so eigene Zivilisation zu bauen. So wie Lisa Simpson, die in so einem Schimmeljoghurt dann irgendwann so eine eigene Welt erschaffen hat. Und dann konnte mir kurz zugucken. Oder Rick, der, um sein Raumschiff anzutreiben, genau, halt diese Simulation, diese Welt erschaffen hat, wo sie denken, dass sie Strom produzieren müssen, um zu überleben. Ey, es gibt so viel coolere Sachen als das Podcast-UFO. Es gibt auch so viel coolere Sachen, als sich darüber Gedanken zu machen, worüber wir uns gerade Gedanken machen. Ey, man könnte sich einfach Rick and Morty nochmal anschauen, anstatt diesen Podcast zu hören. Bald kommt die dritte Staffel raus. Das ist geil. War es auch schon wieder für diese Woche vom Podcast-UFO. Vielen Dank an Steffen. Ja, weil Florentin weg muss. Ich muss weg, ich muss nach Hamburg, es tut mir leid. Ansonsten wünsche ich mir noch eine schöne Woche. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche, mach's gut. Tschüss. Und wir heben ab.